A6. Welcher Tag ist heute? Hören Sie und sprechen Sie nach. Heute ist der erste. Heute ist der zweite. Heute ist der dritte. Heute ist der vierte. Heute ist der fünfte. Heute ist der sechste. Heute ist der siebte. Heute ist der achte. Heute ist der neunte. Heute ist der zehnte. Heute ist der elfte. Heute ist der zwölfte. Heute ist der dreizehnte. Heute ist der vierzehnte. Heute ist der fünfzehnte. Heute ist der sechzehnte. Heute ist der siebzehnte. Heute ist der achtzehnte. Heute ist der neunzehnte. Heute ist der zwanzigste. Heute ist der dreißigste. Heute ist der einunddreißigste.